Nehmen Sie ein grelles Aufblitzen mit nachfolgender, greller, unnatürlicher Helligkeit wahr, dann werfen Sie sich sofort an die Außenwand des Zimmers, zwischen die Fenster, bedecken Sie Kopf und Nacken mit einem Kissen, einer Decke oder einfach mit den Händen und warten Sie ab, bis die Druckwelle vorüber ist. Das schützt Sie vor der Lichtstrahlung und Trümmerstückchen. Dann begeben Sie sich in den Schutzraum. Bei der Detonation muss das Gesicht vom Feuerball abgewendet werden. Die Augen sind fest zu schließen, um Blendung und Erblindung vorzubeugen. Flammen an brennender Kleidung werden durch Decken oder ähnliche Materialien oder durch Wälzen auf dem Erdboden erstickt. Brennende Kleidungsstücke werden nur dann vom Körper gerissen, wenn die Haut noch nicht geschädigt worden ist. Da die Licht- und Wärmestrahlung bereits durch dünne Materialschichten völlig absorbiert wird, bietet schon eine dünne Wand gegen sie einen ausreichenden Schutz. Aktentasche und Atomblitz. Zivilschutz im Schatten des Kalten Krieges. Ein Feature von Frank Möller. Sie erscheinen uns heute befremdlich. Wie aus einer bereits sehr fernen Vergangenheit, die Textfunde aus der Zeit des Kalten Krieges. Ausgegraben in Broschüren, Lehrbüchern und Fibeln aus Ost- und Westdeutschland. Gleichzeitig vermitteln sie noch eine Ahnung davon, wie intensiv ein halbes Jahrhundert lang, vom Ende der 1940er bis zum Ende der 80er Jahre, die Angst vor einem atomaren Inferno das politische Handeln und gesellschaftliche Denken nachhaltig bestimmte. Eine der meistverbreiteten Schriften zum Umgang mit der atomaren Bedrohung fanden die Bürger der Bundesrepublik und Westberlins in den Adventstagen des Jahres 1961 als Postwurfsendung in ihren Briefkästen. Eine 20-seitige Broschüre, grau, dünnes Papier, A5-Format. Auf dem Titel eine anonyme, buchstäblich graue Menschenmenge. In großen Lettern darüber gelegt die Worte »Jeder hat eine Chance«. Was auf den ersten Blick auch als Werbung für eine Lotterie hätte durchgehen können, war tatsächlich ein Novum staatlicher Informationspolitik in der noch jungen Republik. Die Broschüre lieferte Hinweise zur Wirkung atomarer Waffen und gab Tipps, wie man sich durch den Bau eines eigenen Schutzraumes und durch richtiges Verhalten im Verlauf eines nuklearen Infernos schützen sollte. Im Freien. Deckung nehmen, nicht weiterlaufen. Von der Lichterscheinung abwenden und die Augen schließen. Im Fahrzeug. Sofort anhalten und Motor abstellen. Nach der Detonation. Kurze Zeit liegen bleiben, bis Hitzestrahlung und Luftdruck nachlassen. Gesicht nicht mit ungewaschenen Händen berühren. Stilisierte Zeichnungen illustrierten die Merksätze. Eine Person, die sich in einer Senke duckt. Eine andere, die Schutz unter einem Tisch findet. Eine dritte, die flach an den Boden gepresst, mit einer Aktentasche Kopf, Nacken und Hände schützt. Die heute naiv anmutenden Hinweise erreichten ihre Adressaten in einer Zeit, in der die Menschen in Ost und West nichts so sehr fürchteten wie einen Atomkrieg, dessen tatsächliche Möglichkeit sie gleichzeitig nach Kräften auszublenden versuchten. Es gelang indes nicht immer. Ereignisse wie der Ausbruch des Koreakriegs 1950, die Abriegelung Berlins durch den Bau der Mauer im August 1961 und die Kuba-Krise im Oktober 1962 schürten die Atomangst und machten immer wieder deutlich, wie nah die Welt am Abgrund stand. Die Regierungen in Ost- wie in Westdeutschland reagierten auf die permanente Spannungslage. In beiden deutschen Staaten, unmittelbar an der Nahtstelle des Kalten Krieges gelegen, begannen in den frühen 50er Jahren die Aktivitäten zum Aufbau von Zivilschutzmaßnahmen. Ost wie West knüpften dabei an Erkenntnisse an, die sie im Luftschutz in der Endphase der NS-Diktatur unter alliierten Bombardements gewonnen hatten. Nach dem Krieg waren es dann die einstigen Gegner, die nun als Schutzmächte des besiegten Deutschland beim Aufbau von Zivilschutzmaßnahmen den Takt vorgaben. Insbesondere gilt dies für die DDR. Also wer plante? Planen tat die Sowjetunion für den gesamten östlichen Militärblock, den Warschauer Pakt. Die SED und ihr Militär hatten allenfalls Vorstellungen. Sie setzten Planungen der Sowjetunion um, die man ihnen gab, mit bestimmten Vorgaben, die hatten sie umzusetzen im eigenen Land. Wer war das nun auf DDR-Seite? Auf DDR-Seite waren es die Politbürokratie. Das sind Menschen der Geburtsjahre aus den 20er und 30er Jahren, die sozialisiert worden sind, wenn es ganz alte waren, im Kaiserreich, im Wesentlichen aber in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Entweder sind sie in dieser Zeit bereits selber verfolgt worden in Deutschland oder sie waren in der Emigration in der Sowjetunion oder in einem anderen Staat, in dem sie mit sowjetischer Unterstützung geflohen sind. Oder aber sie waren, wie einige wenige DDR-Militärs, einfache Soldaten im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite gewesen. Das heißt, ihr ganzes Gedankengebäude, ihre Vorstellungen waren geprägt durch die Zeit der 20er, 30er und 40er Jahre. Durch einen konventionellen Krieg mit einer enormen Feuerkraft, mit enormen menschlichen Verlusten. Das waren die Vorstellungen. Clemens Heidmann hat die gesellschaftliche Militarisierung der DDR erforscht und eine umfangreiche Studie zur Geschichte des Luftschutzes und der Zivilverteidigung im östlichen Teil Deutschlands verfasst. Er leitet heute die Stasi-Unterlagenbehörde in Chemnitz. Die DDR-Politbürokratie war darüber hinaus sozialisiert in der Erfahrung der Verfolgung, der brutalstmöglichen Verfolgung durch den Nationalsozialismus. Das heißt, hier waren militärisch geprägte Persönlichkeiten, die mit sehr wenig Empathie, mit sehr großer innerer Disziplin das eigene Überleben gelernt hatten zu organisieren. Und diese Vorstellungswelt wirkte unmittelbar auf das, was man jetzt in der Zivilverteidigung organisierte. Das heißt, man ist bereit gewesen, unter großen Risiken große Verluste zu akzeptieren, die man mit eiserner Disziplin auch durchhalten kann. Zigtausende von Menschenverlusten bei einem Artillerieangriff mit nicht konventioneller Munition, das heißt mit atomarer Munition, mit biologischen und mit chemischen Kampfstoffen. Das alles kann man durchstehen, wenn man es diszipliniert, militärisch organisiert tut. Das waren die Vorstellungen der SED. Lehrplan zum Lehrgang Zivilverteidigung der Klasse 9 aus dem Jahr 1985. Herausgegeben vom Ministerium für Volksbildung. Die im Unterricht liegenden Potenzen für die Charakter- und Willenserziehung sowie für die Erziehung zur bewussten Disziplin und Ordnung sind voll auszuschöpfen. Es sind vor allem solche Persönlichkeitseigenschaften wie Standhaftigkeit, Pflichtbewusstsein, Willensstärke, Entschlossenheit, Ausdauer, Mut, Diszipliniertheit, Hilfsbereitschaft und Kollektivität weiter auszuprägen. In der DDR beginnt ab den frühen 50er Jahren ein ganz allgemeiner Militarisierungsdruck, der von der Sowjetunion ausgeht. Stalin hat es 1952 angewiesen. Die Folge ist die Gründung eines getarnten Militärs, der kasernierten Volkspolizei und einer Vielzahl von Peripherieorganisationen, die das neue Militär unterstützen sollen. Das sind Jugendorganisationen, das ist unter anderem ein Rotes Kreuz, das für Sanitätsdienstleistungen aufgebaut wird. Und dazu zählt auch eine Luftschutzorganisation, die gegründet werden muss. All das orientiert sich am Kriegsbild des Zweiten Weltkrieges, als es ähnliche Organisationen in der Sowjetunion gegeben hat. Und diese Luftschutzorganisation soll primitive Hilfsleistungen erbringen für das Militär. Straßen freiräumen, Gebiete trümmerfrei machen, Verwundete versorgen, Infrastruktur wiederherstellen, damit das Militär kämpfen kann. Es geht nur darum, dass das Militär seine Aufgabe wahrnehmen kann. Und die Gründung dieser Organisation geschieht zuerst im Geheimen. Es gibt eine Tarnbezeichnung dafür. Das alles geschieht im Innenministerium. Das Innenministerium ist in dieser Zeit, in den 50er Jahren, eine Art geheimer militärischer Stab. Dort werden alle diese Organisationen geplant und vorbereitet. Der Luftschutz firmiert zuerst unter der Bezeichnung Verwaltung aktiver Brandschutz. Es hört sich an wie eine Organisation der Feuerwehr und tatsächlich die Feuerwehr plant oder innerhalb der Feuerwehrverwaltung im Innenministerium wird diese Organisation geplant. Und erst 1958 kommt es, nachdem es 3 Jahre lang diesen getarnte Organisation, diese Verwaltung aktiver Brandschutz gegeben hat, kommt es erst 1958 zur offiziellen eingestandenen Gründung einer Luftschutzorganisation in der DDR. Und dieser wird abgelöst nach einer Phase der Orientierungslosigkeit in der Sicherheitsarchitektur der DDR, wird dieser Luftschutz 1967 abgelöst als direkter Nachfolger von der Organisation Zivilverteidigung. Mein Name ist Jörg Welkisch, bin 1941 geboren, habe nach Besuch der Grundschule den Beruf eines Betriebselektrikers in der Braunkohle erlernt und habe dann 3 Jahre in einem Luftschutzbataillon als Luftschutzsoldat gedient und wurde dann danach befragt, ob ich nicht eventuell beim Luftschutz in der Verwaltung weiterarbeiten möchte. Ich bin dann 1963 nach Karlow versetzt worden als Offizier für Luftschutz, habe 64 und 65 eine Offiziersausbildung begonnen und bin praktisch dann in Karlow im Volkspolizeikreisamt als Luftschutzoffizier tätig gewesen. Wir haben Einheiten aufgebaut, Bergungs-Instandsetzungszüge und chemische Einheiten, Aufklärungskräfte in den Städten und Gemeinden. 1968 wurde dann der Luftschutz zur Zivilverteidigung umgebildet und der Luftschutzoffizier wurde dann Stabschef der Zivilverteidigung. Ich also auch. Das Signal Katastrophenalarm. Nach diesem Signal sind meistens die Räumlichkeiten zu verlassen und die Betriebsangehörigen bzw. Bürger haben sich an den bekanntgegebenen Stellplätzen einzufinden. Ja, ich persönlich war ja zweimal in Moskau. Das hängt einfach damit zusammen, ich war mal vorgesehen als Nachwuchskader für den Bezirk und später eventuell dann mal auch auf der Republiksebene in der Hauptverwaltung Zivilverteidigung tätig zu werden. Ja, dieser Kurs, den ich dort in Moskau besucht habe, ja, das war so eine Art internationaler Lehrgang. Und ich muss auch sagen, das, was wir dort gelernt haben, war darauf ausgerichtet, den Schutz der Bevölkerung zu organisieren und nach möglichen Kernwaffenanschlägen die Bevölkerung zu retten, rauszubringen aus gefährdeten Gebieten und dann auch die Bekämpfung von Bränden und ähnlichen Dingen vorzunehmen. Das Signal Atom- und Luftalarm, gegeben von mehreren Sirenen einer Stadt. Die Rezeption der Nuklearwaffen ging ausschließlich von der Sowjetunion aus. Das sowjetische Militär war das einzige Militär im Warschauer Pakt, das über Kernwaffen verfügte. Das heißt, eigene, ich will es nicht Erfahrungen nennen, aber eigene Vorstellungen von Kernwaffen hatten, das über Kernwaffenplanung verfügte, im Zweifelsfall auch über den Einsatz von Kernwaffen hätte entscheiden können. Und es gab die Rezeption dieser Waffe vor. Und das war bis in die 60er Jahre, bis in die späten 60er Jahre, nahm man die Kernwaffe als eine Art leistungsgesteigerte Artillerie war. Eine Artillerie mit enormer Zerstörungskraft. Wir haben dann irgendwie eine chemische Lage oder auch irgendwie eine radioaktive Wolke als Ausgangslage genommen, um eben bestimmtes Gebiet zu entaktivieren bzw. Leute zu evakuieren oder auch sanitär zu behandeln. Wenn angenommen wurde, in der Stadt X oder Y ist eine Kernwaffendetonation erfolgt und die radioaktive Wolke bewegt sich entsprechend Windrichtung in die und die Richtung, dann wurde eben gesagt, Vorwarnzeit und geschützte Unterbringung der Bevölkerung und dann eben nach Abzug der radioaktiven Wolke dann die Rettungsarbeiten durchführen unter Schutzbekleidung oder so. In dieser Richtung war das dann so gedacht gewesen. Mensch, du hältst doch alles! Also eine Bevölkerungsschutzübung in Fetscher durchgeführt. Da wurden dann auch verletzten Darsteller eingesetzt, die dann in den Kellern oder vor den Gebäuden gelegen haben. Dort wurden auch Brände gelegt, also imitiert, sodass die Feuerwehr zu löschen hatte und dass die Sanitätskräfte dann die Verletzten geborgen haben, abtransportiert in geschädigten Sammelstellen und dann praktisch der Abtransport in die soweit noch vorhandenen Krankenhäuser oder andere Behandlungspunkte. Ein Teil der Menschen hat es verstanden und war auch aktiv beteiligt gewesen, aber es gab doch auch viele, die mehr oder weniger nur mitgemacht haben, weil es eben im Betrieb angewiesen war. Und ja, das war schon manchmal schwierig, da auch etwas zu erreichen. Der Junge lebt da. Essen musst du bereit aufkommen. Hey, kannst du schon was sehen? Ja, da unten liegt einer. Die SED brauchte eine Massenorganisation, mit der sie diejenige Bevölkerung erfassen konnte, die sie durch ihre bisherigen Organisationen nicht bekommen hat. Das waren alle Frauen. Frauen hat sie nach der Schulausbildung keinen Indoktrinationszugang mehr gehabt. Das waren Männer, die nicht bei der Armee waren. oder nicht mehr bei der Armee waren. Schule und Berufsausbildung hatte man einen institutionellen Zugriff auf die Menschen. Aus einem Mathematiklehrbuch der 10. Klasse. Aufgabe. Bei einer Übung der Nationalen Volksarmee sieht ein Beobachter zwei feindliche MG-Nester A und B unter einem Winkel von 130 Grad. Einen in A abgegebenen Feuerstoß hört er in 7 Sekunden, einen in B abgegebenen in 8 Sekunden nach dem Aufleuchten des Mündungsfeuers. Wie weit sind die beiden MG-Nester voneinander entfernt? Lehrbuch der Klasse 9. Zivilverteidigung. Auftrag. Leiten Sie aus den Methoden der Imperialisten, Kriege zu beginnen, die Notwendigkeit von Maßnahmen der Zivilverteidigung ab. Bedenken Sie dabei vor allem die Tatsache, dass die Imperialisten den heimtückischen Überfall bevorzugen und auch der überraschende Kernwaffenüberfall nicht auszuschließen ist. In der Armee hatte man nochmal einen sehr starken Zugriff auf die Menschen, waren sie aber dort entlassen aus Schule, aus Berufsausbildung und Armee, hatte man keinen Zugriff mehr. Mit dieser Organisation Zivilverteidigung, mit dieser Pflicht an der Zivilverteidigung teilzunehmen oder in einer anderen Massenorganisation, hatte man einen institutionellen Zugriff, ein mit Disziplinarrecht bis hin zur Möglichkeit eines Strafarrestes, der für diese freiwilligen Helfer galt. Und so konnte man die Bevölkerung in dieser Organisation indoktrinieren, auf die Politik der SED einschwören, bis hin zur geheimpolizeilichen Bespitzelung. Die Organisation der Zivilverteidigung war einer der bestüberwachten Bereiche durch die Geheimpolizei überhaupt. Wir haben massenhaft Berichte der Geheimpolizei, was in diesen Organisationen der Zivilverteidigung gesprochen wird, worüber die Leute nachdenken, worüber die Leute scherzen, wie sie sich dort verhalten. Das war ein Eldorado für Spitzel. Die Ausbildung fand in einem kleinen Ort auf der Insel Rügen statt. Die Lagerleitung bestand aus Offizieren der Nationalen Volksarmee. Praktisch wurden wir zuerst einmal mit den militärischen Gepflogenheiten bekannt gemacht. Das war zuerst die Kommandosprache, dann wurden wir angewiesen, wie man richtig zu marschieren hat. Weiterhin mussten wir die theoretischen Kenntnisse aus den Vorlesungen anwenden, also Bergung von Verletzten aus Höhen und Tiefen mit Hilfe von Tragen. Bericht einer in den Westen geflüchteten Studentin der DDR. Ausgestrahlt vom RIAS Berlin 1975. Wir wurden nachts wach gemacht, es gab Nachtalarm. Wir mussten anschließend mehrere Kilometer weite Märsche zurücklegen. Auf der Insel Rügen waren wir kurz vorm Frühstück wieder zu Hause. Wir hatten die Handhabung von radioaktiver Schutzkleidung zu proben. Weiterhin das Umgehen mit den Schutzmasken musste nach Norm geschehen. Wir mussten eine Dienstuniform tragen, die bekamen wir vor Beginn des Durchgangs ausgehändigt. Sie bestand aus einer Uniform mit Koppel und Käppi, aus Lederstiefeln, einer Schutzmaske, einem Schutzhelm sowie einer Zeltplane. Diese Uniform mussten wir tragen von Dienstbeginn an bis zum Abend. Am 1.6.1976 ging die Führung der Zivilverteidigung vom Minister des Innern auf den Minister für nationale Verteidigung über. Sie unterstand damit dem Armeegeneral und Mitglied des Politbüros des ZK der SED, dem Genossen Heinz Hoffmann. Die Zivilverteidigung der Deutschen Demokratischen Republik ist Bestandteil unserer sozialistischen Landesverteidigung mit der Aufgabe, den Schutz der Bevölkerung, der Volkswirtschaft, der lebensnotwendigen Einrichtungen und der kulturellen Werte vor den Folgen einer imperialistischen Aggression, vor Kampfhandlungen, insbesondere vor den Wirkungen von Massenvernichtungsmitteln zu organisieren. Der Verteidigungsminister Heinz Hoffmann markiert mit seiner Übernahme der Zivilverteidigung durch das Verteidigungsministerium der DDR einen Höchst- oder einen Tiefpunkt der Zivilverteidigung der DDR. Nachdem das Verteidigungsministerium oder der Verteidigungsminister für diese Organisation zuständig wurde, wurde der Rest an Zivilisiertheit aus dieser Organisation ausgetrieben. Man erhielt eine neue Uniform, eine Uniform der NVA, die einfach nur andere Farben dann hatte. Die Offiziere der Zivilverteidigung bekamen einen Säbel, einen Ehrendolch, militärische Rituale wie Fahnenverleihung, der militärische Gruß hielten Einzug. Und genauso wie man diese hauptamtlichen Offiziere und Unteroffiziere der Zivilverteidigung nun behandelte, wie die sich geben sollten, so sollte das gesamte Personal, 500.000 ehrenamtliche Helfer dieser Zivilverteidigung, künftig auch sein, militärisch diszipliniert, strukturiert, durchorganisiert. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den hunderttausenden Bürgern zu danken, die in Formationen und Einrichtungen der Zivilverteidigung tätig sind, die während der Ausbildung, bei Übungen, bei Katastrophen und in anderen Gefahrensituationen ein hohes Maß an Einsatzwillen und Opferbereitschaft bewiesen haben. Ohne die vielen ehrenamtlichen Angehörigen wäre das bisher erreichte hohe Niveau unserer Zivilverteidigung nicht möglich gewesen. Ja. Da mussten alle Leute zum Freitagabend ihre Fenster verdunkeln, durften kein Licht anmachen oder mussten daneben die Fenster verdunkeln. Und die Läden waren alle geschlossen, beziehungsweise es hatten nur ein paar große Kaufhäuser auf. Und da war dann alles abgesperrt, was eben nicht unmittelbar zum alltäglichen Bedarf gekauft werden musste. Eine ehemalige Bürgerin der DDR über eine Probealarmübung im Jahr 1982. Zu einer bestimmten Zeit, da ging dann die Sirenen fürchterlich laut, sodass die Kinder in der Straße alle anfingen zu heulen. Das war fürchterlich, wo diese Sirenen, das ging über 5 Minuten. Die Kinder im Haus, die haben alle geheult, die wussten überhaupt nicht, was passiert. Die haben fürchterliche Angst ausgestanden. Und dann durfte man nicht auf die Straße gehen. Und wer auf die Straße gegangen ist, der haben eben dann irgendwelche Leute rumgestanden und haben dann noch Gespräche angefangen, warum man eben während dem Atomalarm auf die Straße geht, ne? Vom Greis bis zum Kind sollten die Leute so funktionieren, muss man ja sagen. Und das beschreibt einen Tiefpunkt der gesellschaftlichen Entwicklung der DDR. Und gerade diese Durchmilitarisierung der DDR-Gesellschaft war es ja, die gegenteilige Entwicklung auslöste. Die Menschen wollten das nicht, die Menschen haben sich dem verweigert, massenhaft verweigert. Es war ein Zeitalter der Ost-West-Entspannung, nicht des Ost-West-Konfliktes. Und die DDR reagierte darauf mit einer Zunahme an Militarisierung, an gesellschaftlicher Abgrenzung. Das wollten die Menschen nicht. Und das ist einer von vielen Gründen, warum schließlich die Macht der SED erodiert ist, statt dass man sie weiter gefestigt hat. Dass im Rahmen des Bevölkerungsschutzes so seit 1975 nochmal intensiv Maßnahmen vorbereitet und organisiert wurden, das hängt einfach mit der politischen Entwicklung zusammen, sprich mit der Stationierung der Mittelstreckenraketen auf dem Gebiet der damaligen Bundesrepublik. Und dieser Höhepunkt wurde dann eigentlich so nach 86 überschritten, weil man doch gemerkt hat, dass das alles nichts bringt. Und ich bringe das auch mit dieser Karferie des Kernkraftwerks Tschernobyl in Verbindung. Ist es auch ein ganz allgemeines Friedensbewusstsein in der DDR-Bevölkerung? Ist es eine neue Generation da? Man ist dieser dauernden Militarisierungsbestrebung des Systems einfach überdrüssig. Und in dieser Zeit verweigern DDR-Bürger massenhaft unter dem Schutz der Anonymität ihr Mitwirken. Sie gehen nicht mehr zu Bunkerübungen, dass die Menschen im Wohngebiet einen Schutzraum aufsuchen müssen. Die Kinder machen an den Schulen diese Übungen nicht mehr mit, dass sie sich eine Gasmaske über den Kopf ziehen müssen. Eltern protestieren bei den Lehrern dagegen, sagen, das ist lächerlich, das soll einfach bleiben gelassen werden. Niemand nimmt diese Broschüren mehr mit, die überall kostenlos angeboten werden. Und es ist eine Massenverweigerung, die man anonym begehen kann. Man geht einfach nicht mehr zu diesen Schutzübungen hin. Ob diese Menschen trotzdem habituell in irgendeiner Form dort sozialisiert worden sind, das heißt, dass sie etwas mitgenommen haben aus dieser Zeit, das sie bis heute prägt, sehr schwierig zu beantworten. Auffällig ist, dass alle brüsk von sich weisen, dass so etwas stattgefunden hat. Der Versuch der DDR-Führung durch die Einrichtung kasernierter Zivilverteidigungseinheiten, durch paramilitärische Ausbildungsprinzipien und unter den Bedingungen eines von der SED gesteuerten zentralistischen Organisationsregimes einen effektiven Zivilschutz aufzubauen, scheiterte letzten Endes. Die Strukturen konnten zwar geschaffen, der Mangel an aktiver Unterstützung durch die Bevölkerung jedoch kaum kompensiert werden. Außerdem litt das Zivilverteidigungssystem dauerhaft an chronischer Unterfinanzierung. Jenseits des Eisernen Vorhanges sah das Bemühen um einen effektiven Zivilschutz im Ergebnis allerdings nicht viel anders aus. Die bundesdeutsche Politik versuchte in den 50er Jahren unter anderen Systembedingungen, technisch-organisatorisch jedoch mit ganz ähnlichen Maßnahmen wie die DDR-Führung, ihre Vorstellung von Zivilschutz umzusetzen. Was dabei entstand, war eine in Teilen bizarr anmutende Parallelwelt in der aufstrebenden Wohlstandsrepublik, deren einzelne Verästelungen den allermeisten Bundesbürgern verborgen blieben. Alexander Lipski hat in Quickborn nördlich von Hamburg einen überschaubaren Teil dieses Paralleluniversums wieder zum Leben erweckt. Im Erdgeschoss eines privaten Einfamilienhauses hat er mit Originalgerätschaften ein Warndienstmuseum eingerichtet. Die Dokumentationsstelle für zivile Verteidigung Warnamt 1. Was Sie hier hören, das Brummen kommt von dem Rundfunkbesprechungsgerät. Dieses Rundfunkbesprechungsgerät diente dazu, um sich direkt in den Rundfunk einschalten zu können, damit wir Durchsagen machen konnten an die Bevölkerung. Gewisse Ansagen, besonders Warnmeldungen, waren vorgesprochen auf Tonband. Man konnte mit Hilfe eines sogenannten Multitextgerätes, das ist dieser Apparat hier, 23 verschiedene Ansagen auswählen. Achtung, Achtung! Der Luftschutzwarndienst gibt bekannt. ABC-Alarm für Schleswig-Holstein. Suchen Sie sofort einen Schutzraum, einen Keller oder eine behelfsmäßige Deckung auf. Ich wiederhole. ABC-Alarm für Schleswig-Holstein. Suchen Sie sofort einen Schutzraum, einen Keller oder eine behelfsmäßige Deckung auf. Ende. Die Warnämter unterstanden dem Bundesminister des Innern. Sie waren Bestandteil eines zivil-militärischen Verteidigungskomplexes mit zahlreichen Organisationen, Zuständigkeiten und Aufgaben. Vorgaben der NATO flossen hier ebenso ein wie nationale Verteidigungs- und Schutzinteressen. Bundesinnenminister Gerhard Schröder, CDU, 1957 in einer Bundestagsdebatte. Ich bin nach wie vor von der Erkenntnis fest überzeugt, dass eine militärische Verteidigung ohne einen richtigen zivilen Bevölkerungsschutz, ohne zivile Verteidigung sinn- und zwecklos ist und dass militärische und zivile Verteidigung Hand in Hand gehen müssen und nach unseren Vorstellungen auch gehen werden. Es ist ja keineswegs so, dass das nicht etwa derartig geplant sei. Und deswegen wird diese Aufgabe Stück für Stück und Schritt für Schritt erfüllt werden. Wir sehen hier auf dieser Karte, das ist eine alte Lehrtafel des Bundesluftschutzverbandes, das Konzept der Gesamtverteidigung. Die Gesamtverteidigung gliedert sich einmal hier links gesehen in militärische Verteidigung und in zivile Verteidigung. Die zivile Verteidigung im nationalen Bereich umfasst einmal den Zivilschutz. Der Zivilschutz wiederum untergliedert sich in die Teile Selbstschutz, Warn- und Alarmdienst, zivile Einsatzverbände, wozu auch gehört Rotes Kreuz, THW, Schutzraumbau, Aufenthaltsregelung, Gesundheitswesen und Schutz von Kulturgut. Die juristische Grundlage für die Einrichtung der Warnämter bildete das 1957 erlassene erste Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung. Zunächst waren die Ämter noch in baulichen Provisorien untergebracht, doch das sollte sich bald ändern. 1961 gab der Bund ein Bauprogramm heraus, um die Warnämter endgültig auch geschützt unterzubringen. Und zu diesem Zweck wurden über das Bundesgebiet verteilt 10 große Bunkeranlagen errichtet. Größe, wie Sie hier an dem Modell sehen, 30 mal 30 Meter im Quadrat, 4 Stockwerke tief, geschaffen für etwa 200 Mann Besatzung, mit eigener Energieversorgung, eigener Wasserversorgung, um einen Aufenthalt über mehrere Wochen für die Besatzung dort zu ermöglichen. Auch abgeschlossen von der Außenwelt, falls es dann zu Angriffen mit ABC-Waffen gekommen wäre, um die Besatzung eben dort auch geschützt unterzubringen. Dieses Pausenzeichen ist nicht abschaltbar. Es läuft ständig. Luftschutzwarnamt 1. Wir haben hier eine alte, wunderschöne Fernschreibmaschine, die sogar die Möglichkeit hat zu verschlüsseln. Es sollte ja auch gesicherten Fernmeldeverkehr geben, damit der Gegner nicht mitlesen kann. Und wenn man jetzt nur mal so ein Lochband einlegt, können wir sie mal laufen lassen. Die Fernschreibverbindung ging erstmal zu allen Warnämtern, zum Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz in Bonn, zum Deutschen Wetterdienst und zur ZALM. Die ZALM ist die zivile ABC-Lage- und Meldezentrale, die in Ahrweiler im Bunker gewesen wäre. Und zu denen hatten wir Verbindungen. Darüber hinaus hatten wir noch Fernschreibverbindungen zur Bundeswehr, zum geophysikalischen Beratungsdienst, zur zentralen Vermittlung der Bundeswehr, sodass wir auch ins Bundeswehrnetz rein konnten. Zusätzlich hatten wir eine Möglichkeit, im öffentlichen Fernschreibnetz der Post zu arbeiten, also den Telex-Verkehr, das ging auch. Und dann gab es natürlich noch die Fernsprechverbindungen, die zwischen Landesregierungen, Warnämtern und auch zu allen Stellen, die eben wichtig waren, existierten. Der Warndienst war der zweitgrößte Kunde der Post. Der größte war die Bundeswehr. Und der zweitgrößte war der Warndienst. Die Wiedereinrichtung des Luftschutzes war natürlich eng verbunden mit der Frage der Wiederbewaffnung und der Remilitarisierung in Westdeutschland. Damit stellte sich zunehmend die Frage des Schutzes der zivilen Bevölkerung in einem neuen möglichen Krieg. Es gab ja dann auch mehrere Szenarien über die möglichen Verluste in einem Atomkrieg, also Millionen von Toten und Verwundeten. Und in diesem Zusammenhang stieg dann der Druck auf die Adenauer-Regierung, eben auch ein ziviles Luftschutzprogramm zu entwickeln. Frank Bies, Professor für deutsche und europäische Zeitgeschichte an der US-amerikanischen University of California, San Diego. Gleichzeitig mobilisierte aber auch nur die bloße Erwähnung des Themas Luftschutz diese latente Angstdisposition in der Bevölkerung, die eben aus der Erfahrung des Bombenkrieges und der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg herrührte. Und das war den Regierungsbeamten und den Luftschutzaktivisten durchaus bewusst, dass das ein sehr sensibles Thema war und dass man das eben sehr vorsichtig angehen musste. Zunächst war es ja auch geheim, also wurde nicht in der Öffentlichkeit diskutiert und dann nur etwa ab Mitte der 50er Jahre wurde das dann auch in der Öffentlichkeit verstärkt propagiert. Der Bundesluftschutzverband war da sehr rührig, muss man sagen. Es gab Bücher, es gab Filme, es gab eine sogenannte fahrbare Luftschutzausstellung, die fuhren dann mit einem Wagen auf Marktplätze und machten da Werbeveranstaltungen. Die wehrgeografische Lage der Bundesrepublik Deutschland an der Nahtstelle zwischen Ost und West ist im Verteidigungsfall nicht besonders günstig. Auch der kleinste Ort kann in kürzester Zeit von Waffen erreicht werden. Moderne Kampfflugzeuge und Raketen können heute mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit ihre Einsatzgebiete anfliegen. Weil Flucht in dieser Situation die Gefahr für sie nur vergrößert, beachten Sie den Grundsatz: Bleib zu Hause. In Ihrem Haus können Sie vor den Waffenwirkungen Schutz finden, sich selbst und Ihren Nachbarn helfen oder selbst Hilfe finden. Ja, man wollte ehrlich sein. Man wollte die Bevölkerung nicht belügen und es nicht verharmlosen. Deshalb die realistischen Darstellungen teilweise in den Filmen und auch in den Schriften. Was sollte man machen? Man wird wahrscheinlich bei einem kommenden Krieg, den wir hier alle nicht erhoffen, mit A-Bomben arbeiten. Das ist ein sogenanntes Gasspürgerät. Das gibt es in verschiedenen Formen, unter anderem auch in dieser Pistolenform, damit man es mit einer Hand bedienen kann. Ja, eine ganz bedeutende Rolle im Luftschutz spielt natürlich der Luftschutzraumbau. Und es wird ja jeder Mensch zunächst mal fragen, wie kann ich mich denn in meinem eigenen Haus eigentlich schützen? Wir sprechen daher heute von dem sogenannten griffbereiten Luftschutzraum. Stimmen von Mitarbeitern der Landesluftschutzschule Rheinland-Pfalz in Bingen aus dem Jahr 1956. Wir haben ja heute die vielen Einwände der Bevölkerung gegen die Wirkung der atomaren Waffen zu begegnen. Wir müssen sie aufklären und wir müssen ihnen auch sagen, dass es gewisse Schutzmaßnahmen gegen diese Wirkung der atomaren Waffen gibt. Zunächst machen aktiv mit. verständlicherweise noch ein sehr kleiner Kreis, ein Kreis von Einsichtigen, ein Kreis von Idealisten, wenn ich sie so nennen darf, ohne zu sehr anspruchsvoll zu sein. Diese Frage des Luftschutzes war dann von Anfang an eng verbunden mit diesem Problem der Eindämmung populärer Ängste. Und es gibt also diese gängige Vorstellung, dass im Kalten Krieg so etwas wie eine Politik der Angst betrieben wurde, bei der bewusst Ängste mobilisiert wurden, eben um Feindbilder zu stärken. Das ist natürlich teilweise richtig, gerade auch in Westdeutschland mit Blick auf den Antikommunismus, aber ich denke, genau das Gegenteil war eben auch sehr wichtig, nämlich die Eindämmung und die Kontrolle existierender Ängste. Zu viel Angst konnte dysfunktional werden, konnte die Bevölkerung lähmen, die Mobilisierungsfähigkeit verringern. Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass Angst und Emotionen in den 50er Jahren keine gute Presse hatten, eher kritisch gesehen wurde. Angst erschien als irrational, als oft unbegründet, dann auch mit Geschlechterstereotypen versetzt, als hysterisch. Und von daher gab es diesen bewussten Versuch, Angst möglichst zu kontrollieren, einzudämmen. Und diese Luftschutzaktivisten sahen sich eben als kühle, rationale Akteure, deren Ziel es war, die Bevölkerung über tatsächlich existierende Gefahren wie auch über Schutzmöglichkeiten aufzuklären. Diese Brille, eine Strahlensuchbrille, man kann sie Atomauge nennen. Dieses Atomauge gestattet es, nun zu erkennen, ob ein Gelände, in dem ich mich befinde, eine solche Anreicherung an Strahlung, die an sich ja gesundheitsschädlich ist, besitzt, dass ich mich in diesem Gelände aufhalten kann oder dass ich es verlassen muss. Ja, aus heutiger Sicht wirkt das natürlich eher naiv, auch diese Vorstellung, dass es eben diese Schutzmöglichkeiten gäbe im Fall eines Atomkrieges. Das wurde ja dann auch im Laufe der Zeit zunehmend revidiert und selbst Luftschutzaktivisten mussten dann zugeben, dass es in bestimmten Situationen eben keinen Schutz geben würde. Allerdings wurde eben immer wieder behauptet, dass Luftschutz dennoch die Zahl potenzieller Opfer verringern könnte und deswegen notwendig sei. Wir Bausachberater vom Bundesluftschutzverband unterscheiden Vollschutz, Teilschutz und Behelfsschutz. Unter Vollschutz wird verstanden der Schutz gegen Waffenwirkung aus Sprengbomben herkömmlicher Art, gegen Hitzestrahlung, Luftstoß und Anfangsstrahlung sowie Rückstandsstrahlung aus nuklearen Angriffsmitteln. Der Teilschutz erstreckt sich auf den Schutz gegen Trümmerlasten aus vorhandenen Gebäuden und radioaktiver Rückstandsstrahlung. Er ist in den Hauskellern zu schaffen. Unter Behelfsschutz wird der Mindestschutz verstanden, wie er in der Broschüre »Jeder hat eine Chance« dargestellt wurde. Die Broschüre »Jeder hat eine Chance« war der Versuch, der diffusen Angst vor der Atombombe mit der nüchternen Beschreibung ihrer genauen Wirkungsabläufe zu begegnen. Hiroshima und Nagasaki, so die Behauptung der Verfasser, hätten gezeigt, dass auch atomare Detonationen überlebt werden können, wenn man sich im Ernstfall nur richtig verhielte. Entsprechend wartete die Broschüre mit Ratschlägen zum privaten Bau und zur Ausstattung von Schutzräumen auf und gab Tipps zum richtigen Verhalten bei Atomdetonationen im Haus und am Arbeitsplatz. Die Broschüre bewirkte letztendlich natürlich dann genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich erreichen wollte. Sie aktivierte Ängste eher, als dass sie sie eindämmte. Sie rückte die massiven Defizite des Zivilschutzes ins Blickfeld, anstatt wirksamen Schutz zu versprechen. Und sie verstärkte ein ohnehin schon existierendes Misstrauen in der Bevölkerung gegenüber der eigenen Regierung. Das wurde natürlich dann auch von der Opposition ausgeschlachtet und Innenminister Höcher musste sich dann für diese Broschüre auch im Bundestag verantworten. Glauben Sie, Herr Minister, dass es sich hier nicht um hinausgeworfenes Geld handelt? Nein, Herr Kollege, und zwar deswegen nicht, weil wir diese Schrift nach einigen ausländischen Vorbildern, amerikanischen, schwedischen und schweizerischen, angefertigt haben. Und dort finden Sie genau denselben Aufklärungsinhalt. Und ich glaube, dass wir das Äußerste tun müssen, um jede Art von Aufklärung zu betreiben. Kurz nach der Verteilung der Zivilschutzbroschüre veröffentlichte die Illustrierte Quick ein Foto des Regierungsbunkers, in dem die Bundesregierung dann im Falle eines Atomkrieges Schutz suchen sollte. Und der Kontrast zwischen dem meterdicken Schutz für die Regierung und der Aktentasche, die man den gewöhnlichen Bürgern als ausreichenden Schutz empfohlen hatte, war natürlich massiv. Und das verstärkte dann dieses ohnehin existierende Misstrauen gegenüber der eigenen Regierung natürlich noch weiter. Deshalb gab es auch oftmals Protestveranstaltungen, wenn Bunkerbelegungsversuche waren, gab es Demonstrationen der Friedensbewegung, wurde immer jedes Mal demonstriert unter dem Motto Luftschutz wäre Kriegsvorbereitung. Und solche ganzen Argumente gab es natürlich. Reportage vom Ende des ersten einwöchigen Atombunkertests in Dortmund aus dem Jahr 1964. Umarmungen vor dem rechten Tor des Bunkers. Nun pünktlich um 12 Uhr haben sich die schweren Eisengitter geöffnet und die erste Gruppe der Bunkerbesatzung erscheint. Es sind offensichtlich die jüngeren Mädchen, die man zuerst hier rauslässt. Sie tragen Sonnenbrillen und die Koffer mit sich und dann haben sie ihre Decken eingerollt. Sie werden freudig begrüßt von ihren Eltern, die hier erschienen sind, die zum Teil Blumen mitgebracht haben. Und ganz rechts, da erkenne ich nun Professor Schunk, den wissenschaftlichen Leiter dieses Versuches. Ein Heer von Journalisten stürzt sich auf den Professor und nun wird er von den Journalisten gebeten, an die Mikrofone zu treten. Der Versuch ist planmäßig um 12 Uhr beendet worden. Es sind keine wesentlichen Zwischenfälle aufgetreten. Von den 144 Versuchspersonen haben 142 Personen durchgehalten. Über das Ergebnis des Versuchs lässt sich naturgemäß jetzt noch relativ wenig sagen, weil die Ergebnisse erst statistisch in den nächsten Wochen und Monaten ausgewertet werden müssen. Aber so viel kann ich mit Sicherheit sagen. Der Versuch hat uns wertvolle Erkenntnisse gebracht. Wir müssen weiter derartige Versuche machen, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Es war so, dass sich meist das Leben in diesem Bunker als sehr, sehr schwierig sich darstellte. Es gab häufig Streitereien zwischen den Bunkerinsassen. Man muss ja auch vorstellen, in einem wirklichen Ernstfall, die Zusammensetzung der Bevölkerung im Bunker, die ist ja gemischt. Sie haben quakende kleine Kinder, sie haben Kranke, sie haben Alte, sie haben Junge, sie haben Penner, sie haben also einmal quer durch die Bevölkerung einen Querschnitt. Und diese Leute sollen nun 14 Tage lang dort aushalten. Man hat ja nichts zu tun. Man sitzt oder liegt. Es war ja eingeteilt bei diesen öffentlichen Schutzräumen in ein Dreischichtensystem. Eine Schicht sollte 6 Stunden sitzen. Eine weitere Schicht sollte 6 Stunden liegen und schlafen. Und eine dritte Schicht sollte diese Sitzenden versorgen, also mit Lebensmitteln. Und dann wurde getauscht. Ab Mitte der 60er Jahre verringerte sich dann diese Angst vor dem Atomkrieg, zumindest etwas. Das lag unter anderem daran, dass man diese Krisen des Kalten Krieges mehr oder weniger unbeschadet überlebt hatte, also die Berlin- und die Kuba-Krise, und sich die internationale Situation auf der Basis eines Gleichgewichts des Schreckens zumindest etwas stabilisiert hatte. Viele Westdeutsche vertrauten nun auch zunehmend der nuklearen Schutzfunktion der Amerikaner. Und mit der Reduzierung des Außendrucks des Kalten Krieges verschoben sich dann auch die Quellen der Angst. Während in den 50er Jahren die Warnung eines schwachen Staates im Mittelpunkt stand, der eben keinen ausreichenden Schutz bieten konnte, so stand in den 60er Jahren nun die vermeintliche Bedrohung durch einen zu starken, autoritären und potenziell übergriffigen Staat im Vordergrund, beispielsweise in der Diskussion über die Notstandsgesetze. Aber auch die gesellschaftliche Bewertung der Angst veränderte sich zunehmend. Schon 1964 fragte beispielsweise Jürgen Habermas sinngemäß, ob es denn tatsächlich so wäre, dass man Angst unter allen Umständen abbauen müsste oder ob es nicht Ängste gäbe, von denen die Deutschen zu wenig hätten, zum Beispiel die Angst vor der Atombombe. Und diese Verschiebung der politischen Wertigkeit von Angst wurde dann sehr wichtig für die spätere Geschichte der Bundesrepublik. Angst wurde zunehmend als eine höhere, gewissermaßen emotional grundierte Form der Vernunft gesehen und wurde so zu einem zentralen Faktor der politischen Mobilisierung. Die Protestbewegung der 70er und 80er Jahre, insbesondere die Umwelt- und Friedensbewegung, wären ohne dieses neue Verständnis von Angst kaum denkbar gewesen. Die Politik der 80er Jahre fand mit dem Zivilschutz dagegen ein nahezu unbearbeitetes Problemfeld vor. Die Menschen von seiner Notwendigkeit zu überzeugen, war im Westen Deutschlands ebenso wenig gelungen wie im Osten. Und hüben wie drüben hinkte die finanzielle Ausstattung den papierenen Entwürfen der Planer weit hinterher. Karl-Dieter Spranger, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Wir beginnen, ein Problem aufzuarbeiten, das über eine Reihe von Jahren gewachsen ist. Und es ist im absoluten Interesse und im Rahmen der Verantwortung gegenüber unseren Mitbürgern, dieses Thema Verbesserung des Zivilschutzes, der zivilen Verteidigung, nun voranzubringen. Das ist dadurch gewachsen, dass eben weder die Mittel noch die politischen Entscheidungen der Bedeutung des Problems in den 70er Jahren, aber auch in den 60er Jahren entsprechend gewürdigt worden ist. Der Zusammenbruch des Ostblocks ließ weitergehende Planungen dann allerdings sehr rasch zu Makulatur werden. Man rechnete nicht mehr mit einer Kriegsgefahr durch den Osten und meinte damals, man könne diese Investitionen sich auch schenken. Und so wurden die zivilen Verteidigungsbemühungen mehr oder weniger abgerüstet, und zwar in allen Bereichen. Also sowohl im Warndienst, der 1998 völlig eingestellt wurde, wie auch im Schutzraumbau. Die Bunker wurden alle aus der sogenannten Zivilschutzbindung entlassen. Es gibt keine Bundesbunker mehr. Es gibt auch keine Warnämter mehr. Man richtet heutzutage die Katastrophenschutzplanung eigentlich mehr auf zivile Katastrophen, Naturkatastrophen und natürlich auf Terrorangriffe. Viele aus der Zeit des Kalten Krieges stammende Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung sind heute in Vergessenheit geraten, obwohl sie einmal zahlreiche Alltags- und Lebensbereiche durchdrungen haben. Atomsichere unterirdische Bunkeranlagen, die den Regierenden als Ausweichsitz dienen sollten, wurden musealisiert, wie der westdeutsche Regierungsbunker unter den Weinbergen der Ahr. Andere wurden dokumentiert und wieder verschlossen, wie der Honecker-Bunker in der Gemeinde Wandlitz, der den Mitgliedern des Nationalen Verteidigungsrates der DDR das Überleben sichern sollte. Der Aufbau der Zivilverteidigung als strategische und politische Ergänzung der Wiederbewaffnung im Westen und als Instrument der Herrschaftssicherung im Osten Deutschlands ist inzwischen zum Forschungsgegenstand von Historikern geworden. Und eine unscheinbare Aktentasche erweist sich bis in die Gegenwart als außerordentlich zählebig. Eben jenes Utensil aus der Bundesbroschüre, die mit ihren um Sachlichkeit bemühten und der Sache doch so wenig gerecht werdenden Ratschlägen zum Verhalten bei nuklearen Überraschungsangriffen unfreiwillig für Aufsehen gesorgt hatte. Als im Jahr 2008 der Zivilschutz sein 50-jähriges Bestehen feierte, klagte der Präsident des inzwischen zuständigen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger, der Öffentlichkeit sein Leid über den unheimlichen Wiedergänger. Das Bild der Aktentasche über dem Kopf als Schutz bei einer nuklearen Explosion begleitet uns seit Jahren. Die Aktentasche besitzt heute noch nicht ganz unproblematische Folgewirkung. Unsere Vorschläge zur Selbsthilfe und zum Selbstschutz, die zur Vorbereitung und Bewältigung großer Schadensereignisse notwendig sind, werden häufig unter dem Hinweis auf die damaligen umstrittenen, jedoch von einer Bundesoberbehörde getragenen Empfehlungen abgetan. Aktentasche und Atomblitz. Zivilschutz im Schatten des Kalten Krieges. Sie hörten ein Feature von Frank Möller. Es sprachen Isis Krüger, Ruth-Marie Kröger und Ulrich Marx. Ton und Technik Daniel Dittmann und Jutta Stein. Regie: Claudia Katanek. Redaktion: Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.